Kapitel 17 Dativ. Beispiel: Nimmst du das Auto? Ja, ich fahre mit dem Auto. Ja, ich fahre mit dem Auto. Ja, ich fahre mit dem Auto. Und jetzt sie. Nimmst du das Auto? Ja, ich fahre mit dem Auto. Nimmst du die U-Bahn? Ja, ich fahre mit der U-Bahn. Nimmst du den Bus? Ja, ich fahre mit dem Bus. Nimmst du die S-Bahn? Ja. Ich fahre mit der S-Bahn. Nimmst du den Zug? Ja, ich fahre mit dem Zug. Nimmst du die Straßenbahn? Ja, ich fahre mit der Straßenbahn. Nimmst du das Taxi? Ja, ich fahre mit dem Taxi. Nimmst du das Fahrrad? Ja, ich fahre mit dem Fahrrad.